1. Hort dies Botschaft, die ich als Totenklar über Juk, das Haus Israel, anstim. 2. Die Jungfrau Israel ist gefallen und kann nicht mehr aufstehen, sie liegt verlassen auf ihrem eigenen Boden, und niemand ist da, aufzuhelfen. 3. Denn der Herr Gott erklärt, dass von einer Stadt, die tausend Soldaten aussendet, nur hundert übrig bleiben werden, und von hundert nur sein für das Haus Israel überleben. Vor dies ist die Botschaft des Herrn und das Volk Israel, sucht mich auf, damit Leben bleibt. 5. Such jedoch nicht die Heiligtümer in Bethel auf, get nicht nach Gilgal und reist nicht nach Beersheba, denn Gilgal wird in die Gefangenschaft sehen und Bethel wird wohl existort werden. 6. Bemutuk den Herrn, zu überleben, damit nicht ein wird serens fuhr über das Haus Joseph kommt, das in Bethel niemand loschen kann. 7. We hedenin die das recht in Bitterkeit verwandeln und die gerechtig keep missakten, in dem sie zu boden werfen. 8. Ist es, der die Sternbilder des Orion und der Plegidon erschaffen hat, der die tief finsternis in den Morgen verwandelt und den Tag zur Nacht verdunkelt, ruft das Wasser des Meers herbei und gießt es über die Erde aus, sein Name ist der Herr. 9. Last plötzlich verderben über die Starken hier in Brechen, so dass selbst befestigt Anlagen der Zerstörung ausgeliefert sind. 10. Sie hassen diegenigen, die am Stadte für das Recht eintreten und verabschuen jeden, der die Wahrheit offen ausbricht. 11. Weil die Armen ausbietet und von ihnen get redabgeben erzwingt, werdet Zwarhauser aus behauen und steinen bohren, aber nicht darin wohnen und kostbar Weinberg anlegen, one deren Wein zu trinken. 12. Ich ken your zahlreichen Verbrechen und your schweren Sünden genor, bedrängt an Schuldig, nehmt Bestechungsgelder und verweigert den Bedürftigen recht bei den Gerichtsverhandlungen. 13. In einer solch bösen Zeit ist es für den klugen Ratsam zu schweigen, die Umstand äußerst gefährlich sind. 14. Strebt nach dem Guten und nicht nach dem Bösen, damit Leben bleibt, ne downward der Herr, der Gott der Herrscheren, tatsächlich bei Juk sein, why es behauptet. 15. Hast das Bös, liet das Guten sorg dafür, das Stadte wieder gerechtig keet hecht, wie word der Herr, der Gott der Herrscheren, dem Rest des Volks Joseph dann nadig sein. 16. Die Schalb verkundet der Herr, der Gott der Herrscheren, auf allen öffentlichen Platzen word Klageschrei herrschen und in allen Strassen word man vor Jammer schreien, man word sogar die Bauern und professionell Klageweiber zur Trauer rufen. 17. In samtlichen Weinbergen word Weiklagen zu horen sein, when ich strafen dirt your mitzi, spricht der Herr. 18. We had jenen, die den Tag des Herrn herbeisenen, was erhofft a juk von diesem Tag, die a dockfinsternis und nichtlicht bringen word. 19. Es word sein, als abgemend vor einem lohen fleet und einem baron begegnet, oder als abo erschopft nach Hause kommt, sichen die wandlenten dort von einer schlange gebissen word. 20. Tatsächlich word der Tag des Herrn dunkel sein und keenen lichtblick bieten, ein zeit tiefer finsternis one jeden glanz. 21. Ich verabschue your religiosen fest und lane sieab, your feierlichen versammlungen bereiten mir keenele freud. 22. Selbst wenn mere brandopfer und speisapfer darbringt, word ich sie nicht nehmen, und your gemeinschaftsopfer von gemasterten tyren word ich nicht einmal beachten. 23. Hort auf mit dem lam your leader, den ich weigir me, dem klang your harfen zuzuhoren. 24. Stat dessen soldas recht y wasser fließen und die gerechtig keet y ein strom, der niemals ostrocknet. 25. Hatte merit were warren der wirzig jar in der wust schlachtopfer und gaben darge bracht, vom Hauser Israel. 26. Werdet die statuen ur gotter, den sackert und den kuen, die juk selbst als gotzenbilder angefertigt hat, wegtragen mussen. 27. Ich word juk in die verbanning schicken, die wheat. Über Damaskus hinausreicht, spricht der Herr, dessen Name Gott der Herrscheren ist.